Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 115. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Heute finden wir uns bei Julius Langbehn, Otto Weininger und August Strindberg wieder einmal auf schwierigem, um nicht zu sagen potenziell gefährlichem Terrain. Glücklicherweise gewährt uns Gerald Krieghofer sicheres Geleit durchs gedankliche Gestrüpp. Rembrandt als Erzieher. Ins Gebiet der Philosophie müssen auch zwei mehr essayistisch angelegte Werke gerechnet werden, die ein starkes und berechtigtes Aufsehen erregten. Geschlecht und Charakter und Rembrandt als Erzieher. Jenes 1903, dieses 1890 erschienen, ohne den Namen des Verfassers Julius Langbehn. Noch in demselben Jahr 40 Mal aufgelegt. In seiner temperamentvollen Orientierung an durchlaufenden Kontrastbegriffen wie Zivilisation und Kultur, Literatur und Kunst, Demokratie und Volksstaat, Bourgeois und Bürger, Stimmrecht und Freiheit, Politik und Musik, erinnert es an Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischen, die aber noch farbiger, persönlicher und differenzierter sind. Und ebenso wie diese ist es ausgesprochen zeitpolemisch. Langbehn? Schiller überschrieb sein erstes Werk In Tyrannus. Wollte jemand heute ein allgemeines Wort an die Deutschen richten, so müsste er es überschreiben In Barbaros. Sie sind nicht Barbaren der Rohheit, sondern Barbaren der Bildung. Das klingt deutlich an den Bildungsphilister der ersten Unzeitgemäßen an, wie der Titel an die dritte Unzeitgemäße und gleich einer der ersten Sätze des Buches. Wieder Langbehn. Die gesamte Bildung der Gegenwart ist eine alexandrinische, historische, rückwärtsgewandte. An die zweite Unzeitgemäße. Der Professor, heißt es, sei die deutsche Nationalkrankheit, die derzeitige Jugenderziehung eine Art von bethlehemitischen Kindermord. In einer Zeit, die sogar denkende Dienstmädchen verlange, müsste man auch das Recht haben, denkende Gelehrte zu verlangen. Die deutsche Universität sollte von Rechts wegen Spezialität heißen, denn sie enthalte nur Spezialitäten. Langbehn? Der Spezialist hat seine Seele hingegeben. Ja, man darf sagen, dass der Teufel ein Spezialist ist, wie Gott sicher ein Universalist ist. Der Idealismus des vorigen Jahrhunderts habe die Welt aus der Vogelperspektive gesehen. Der Spezialismus des jetzigen Jahrhunderts sehe sie aus der Froschperspektive. Das nächste werde sie hoffentlich aus der menschlichen Perspektive ansehen. Bei der Kritik Wagners wird man wiederum an Nietzsche erinnert. Seine Gefühle, schreibt Langbehn, sind ekstatisch oder sie zerschmelzen. Auf ebener mäßiger Höhe, da wo das eigentlich Gesunde wohnt, halten sie sich nicht. Sie sind raffiniert. Shakespeare ist Kaiser, Wagner ist Empereur. Doch handelt es sich bei allen diesen Urteilen nicht um eine direkte Beeinflussung durch Nietzsche, sondern bloß um eine interessante geistige Duplizität. Rembrandt eignet sich zum deutschen Führer gerade durch sein gemischtes Wesen. Wieder Langbehn, hell und dunkel, Skepsis und Mystik, Politik und Kunst, Adel und Volk sind eins, weil sie uneins sind. Aus der Zweiheit gebiert sich die Einheit. Das ist der glorreiche Lauf der Welt. Geschlecht und Charakter. Als Geschlecht und Charakter erschien, war Otto Weininger 23 Jahre alt. Ein halbes Jahr später erschoss er sich im Sterbehaus Beethovens. Die Grundthese, von der seine Untersuchung ausgeht, ist die Annahme zweier polarer Seelenformen, des Mannes und des Weibes, die er M und W nennt. Sie stellen ideale Grenzfälle dar, die in der Wirklichkeit immer nur vermischt und in unzähligen Abstufungen auftreten. Das Gesetz der sexuellen Attraktion beruht darauf, dass immer ein ganzer Mann und ein ganzes Weib zusammenzukommen trachten. Also zum Beispiel 3 Viertel M plus 1 Viertel W kommt zusammen mit 3 Viertel W und 1 Viertel M. Woraus folgt, dass auch das konträre Geschlechtsgefühl nur einen Spezialfall des Naturgesetzes darstellt. W, das Weib, geht im Geschlechtsleben in der Sphäre der Begattung und Fortpflanzung vollkommen auf, während M, der Mann, nicht ausschließlich sexuell ist. Ferner ist die Sexualität bei M streng lokalisiert, bei W über den ganzen Körper diffus ausgebreitet. Die Tatsache, dass die Sexualität beim Manne nicht alles ausmacht, ermöglicht ihm ihre psychologische Abhebung und ihr Bewusstwerden. Es zeigen sich bei W zwei angeborene, entgegengesetzte Veranlagungen, die sich auf die verschiedenen Frauen in verschiedenem Verhältnis verteilen. Die absolute Mutter und die absolute Dirne. Zwischen beiden liegt die Wirklichkeit. Die absolute Dirne interessiert nur der Mann, die absolute Mutter nur das Kind. Allem W eigentümlich ist die organische Verlogenheit und, was damit zusammenhängt, die Seelenlosigkeit. Es ist ganz unrichtig, sagt Weininger, wenn man sagt, dass die Weiber lügen. Das würde voraussetzen, dass sie auch manchmal die Wahrheit sagen. Undine ist die platonische Idee des Weibes. Die Frau ist keine Monade. Sie ist nie einsam, sie kennt nicht die Liebe zur Einsamkeit und nicht die Furcht vor ihr. Sie lebt stets, auch wenn sie allein ist, in einem Zustand der Verschmolzenheit mit allen Menschen, die sie kennt. Alle Monaden aber haben Grenzen. Vielleicht hat der Mann bei der Menschwerdung durch einen metaphysischen, außerzeitlichen Akt die Seele für sich behalten. Dieses sein Unrecht büßt er nun in den Leiden der Liebe, in der er der Frau eine Seele schenken will, weil er sich des Raubes wegen vor ihr schuldig fühlt. Die Aussichtslosigkeit dieses Versuchs erklärt, warum es glückliche Liebe nicht gibt. Der einzige Ausweg besteht in der Verneinung und Überwindung der Weiblichkeit, das heißt der Sexualität. Das Weib wird nur so lange leben, bis der Mann seine Schuld gänzlich getilgt, bis er die eigene Sexualität wirklich überwunden hat. Darum, sagt Weininger, darum kann es auch nicht sittliche Pflicht sein, für die Fortdauer der Gattung zu sorgen, wie man es so oft behaupten hört. Es ist diese Ausrede von einer außerordentlichen, unverfrorenen Verlogenheit. Diese liegt so offen zutage, dass ich fürchte, mich durch die Frage lächerlich zu machen, ob schon je ein Mensch den Koitus mit dem Gedanken vollzogen hat, er müsse der großen Gefahr vorbeugen, dass die Menschheit zugrunde gehe. Oder ob jemals einer an die eigene Berechtigung geglaubt hat, dem Keuschen vorzuwerfen, dass er unmoralisch handle. Weiningers Werk, eine jener großen Konfessionen, in denen sich ein frühreifer, solitärer Geist restlos ausspricht und zugleich ausgibt, als kühne und konsequente Konzeption eines eigenwilligen Weltbilds, vielmehr als eine neue und tiefer schürfende Psychologie der Geschlechter, lässt keinen reinen Eindruck zurück. Denn in ihm vermischen sich auf unheimliche Weise kantisches Ethos, Ibsensche Höhenluft, schopenhauerischer Erlösungsdrang, Nietzsche'sche Seelenkunde mit moralistischem Hochmut, intellektualistischem Nihilismus und einer unterirdischen Faszination durch das Böse, zu deren Abwehr dieser tragische Denker sein ganzes Gebäude aufgerichtet hat. Ja sogar, wie Äußerungen aus seinen letzten Tagen vermuten lassen, aus dem Leben geschieden ist. In Geschlecht und Charakter dämmert bereits die Selbsterkenntnis des Menschen der Neuzeit, in dem dessen Dialektik ihr Gift gegen sich kehrend in den Skorpionsstich flüchtet. Strindberg. Der dämonische Plastiker dieser höllischen Innenschau, die vom Weibe bloß ihren Ausgang nimmt, war August Strindberg, den die expressionistische Dichtergeneration in ähnlicher Weise zu ihrem Schutzheiligen erhob wie die naturalistische Ibsen. Ibsen, hieß es, stellte Rechenexempel auf, Strindberg bald Visionen. Ibsen ist ein trockener Doktrinär, Strindberg ein blutvoller Bekenner. Kurz, der Markus aus dem Norden war depositiert und als Apotheker entlarvt. Ein Landsmann Strindbergs hat den Gegensatz folgendermaßen formuliert. Ibsen ist lauter simplifizierter Zusammenhang. Strindberg lauter blühendes Chaos. Selbst wenn man dies nun zugeben wollte, so wäre zunächst noch gar nicht ausgemacht, ob denn gerade das Chaotische das Wesen des schöpferischen Menschen sei und nicht vielleicht im Gegenteil seine Hauptkraft in der planvollen Besonnenheit, der kunstvollen Pendigung und Zusammenfassung, Ordnung und Harmonisierung des seelischen Rohstoffs, kurz in der Klärung des inneren Chaos bestehe. Sonst gäbe es nämlich zwischen einer hysterischen Frau und einem Künstler keinen wesentlichen Unterschied, denn blühendes Chaos findet sich auch bei dieser. Hingegen Zusammenhang, und zwar höchst simplifizierter, gerade bei einigen künstlerisch recht bedeutenden Personen, zum Beispiel Sophokles, Bach, Plato, Calderon, Goethe. Aber dies ist eine Streitfrage für sich und es handelt sich im Falle Strindbergs noch um etwas ganz anderes. Es gibt gewiss viele poetische Werke, bei denen man den Eindruck hat, so sieht die Welt ja gar nicht aus. Das beweist jedoch noch gar nichts gegen diese Werke, sondern es kommt auf den Nachsatz an, den man dann gewöhnlich noch unwillkürlich dazu denkt. Man kann im Geiste hinzufügen, aber so könnte die Welt aussehen. Die Fähigkeit, diesen Eindruck zu erwecken, nennen wir Dichtkunst. Man kann sich aber auch sagen, so müsste die Welt aussehen, wenn es richtig zuginge. Diese Wirkung erzielen nur die ganz großen Kunstwerke. Und nun gibt es noch eine dritte Gruppe, bei der wir die Empfindung haben, so dürfte die Welt ja gar nicht aussehen. Zu dieser Gruppe gehören die Schöpfungen Strindbergs und deshalb muss man sie pathologisch nennen. Es ist natürlich nicht die Aufgabe des Dichters, die Wirklichkeit nachzuzeichnen, sondern er hat einen ganz anderen Beruf. Er hat ein Ideal aufzuzeichnen, nach dem sich die vorhandene Wirklichkeit richten soll. Nun ist ja jede Veränderung der Wirklichkeit ein Idealisieren. Auch die Karikatur, denn sie vereinfacht, verkürzt, konzentriert die Realität ins Lächerliche. Und man kann die Welt ins Lebensfeindliche oder ins Verkehrte idealisieren, und das hat Strindberg getan. Also, dass die Welt nicht so ist, wie Strindberg sie darstellt, bildet noch keinen Einwand gegen seine Dichtungen, sondern dieser besteht darin, dass seine poetische Welt keine wünschbare Welt ist. Auch die Welt Hebbels ist kaum eine wünschbare, denn es ist durchaus nicht erstrebenswert, dass die Menschheit aus bösartigen Hegelianern bestehe. Aus einem ähnlichen Grund müssen auch Wedekinds Dramen pathologisch genannt werden, denn Wenn es im Leben so zuginge wie in diesen Stücken, so müsste man glauben, die Welt sei ein einziger großer Phallus. Auch dies ist ein Ideal, aber ich glaube, es ist ein falsches. Lastende, lähmende, tief beklemmende Seelenverfinsterung ist die Atmosphäre, in der Strindbergs Wesen hausen. Hass. Blutroter, weißglühender Hass ist das Feuer, von dem die Bewegungen seiner Dramen gespeist werden. Hass tropft von den Wänden der Zimmer, schwirrt in Millionen Bazillen durch die Luft, dampft erstickend aus der Erde herauf. Und was die Furchtbarkeit des Eindrucks noch erhöht, man hat niemals das Gefühl grausamer Willkür, sondern spürt mit der größten Bestimmtheit, diese Menschen müssen so sein, wie sie sind, müssen sich gegenseitig unnützes Leid zufügen, bis sie zerfleischt zusammenbrechen. Es sind im Grunde einige wenige Motive, die Strindberg fast manisch immer wiederkehren lässt. Zum Beispiel, jemand trinkt in der Küche die gute Bouillon weg und gibt dem anderen den kraftlosen Aufguss. Jemand nimmt in der Speisekammer den Rahm von der Milch. Jemand kauft die Schuldscheine eines anderen auf und bedrängt ihn. Jemand stiehlt die Gedanken eines anderen und gibt sie für seine aus. Jemand weiß von einem anderen heimliche Untaten und gewinnt so Macht über sein Leben. Nun wäre ja auch das noch kein berechtigter Einwand gegen Strindbergs Dichtungen. Es widerspricht durchaus nicht der Natur des Genies, gewisse Leitgedanken unaufhörlich zu wiederholen. Ja, im Gegenteil, darin besteht sogar sehr oft sein Wesen. Auch wird niemand ernstlich behaupten dürfen, dass die Kunst bloß erquicken soll. Im Gegenteil, sie soll beunruhigen, alarmieren und aufrütteln. Sie hat die Mission, das schlechte Gewissen ihres Zeitalters zu sein. Aber sie soll zugleich die Welt durch ihre Betrachtung schöner, liebenswerter und gottähnlicher machen. Der Blick, den sie auf die Dinge wirft, soll diese bereichern und verjüngen. Aber Strindbergs Blick ist ein böser Blick. Er verhässlicht und entzaubert die Welt und verlästert sie im eigentlichen Sinne des Wortes, indem er sie mit Lastern bevölkert, die erst er ans Licht beschworen hat, die vielleicht ohne ihn ewig geschlummert hätten. In mehreren seiner Dramen kommen Personen vor, die die Rolle des Vampirs spielen. Sie nähren sich von Geist und Blut ihrer Mitmenschen. Aber Strindberg ist selbst ein solcher Vampir. Er saugt den Menschen, die so unvorsichtig sind, sich von seinen Dichtungen anlocken zu lassen, das Blut aus Herz und Hirn, Adern und Knochen, raubt ihnen Lebenssaft und Lebensluft, macht sie völlig anämisch. Er ist ein Seelenfresser. Und das ist wahrscheinlich etwas viel Gefährlicheres als ein Menschenfresser. Der Sündenfall der Menschheit in sexuelle Kampf- und Höllenfahrt der Geschlechter, dies ist das dunkle Thema aller grandiosen Hass-Symphonien, die Strindberg aus sich herausgeschleudert hat. In jenem flammenden, wetterträchtigen Furioso und berückenden, gedrängten Staccato, das ihm in der Weltliteratur niemand vorgemacht und niemand nachgemacht hat. In diesen infernalisch unbarmherzigen Duellen und Messerkämpfen ist die Frau stets der grausame Teufel, der Mann, das unschuldige Opfer. Aber ist dies auch richtig gesehen? Wenn wahr ist, was Strindberg in künstlerischer Gestalt und Weininger in ein philosophisches System gebracht hat, dass nämlich die Frau vom Manne geschaffen ist, dass sie im Grunde nichts anderes ist, als eine Art Schattenwurf und Projektion seines Geistes, dann ist ja gerade der Mann der Satan in Person. Aber Es ist offensichtlich, dass die ganze Betrachtungsart Strindbergs eine rein mythologische ist. Die Frau als Teufel, die Frau als Hexe. Diese Idee gehört in dieselbe Rubrik wie die Ansicht, dass der Himmel ein blaues Kuppelgewebe sei, in das Sterne gestickt sind. Indes, wie gesagt, es ist das beneidenswerte Vorrecht des Dichters, das Leben in einfachere und eindringlichere Formen umzustilisieren. Aber warum dann nicht lieber aus der Frau eine Fee und einen Engel machen? Novalis liebte die 13-jährige Sophie von Kühn. Historische Forschungen haben ergeben, dass sie nur ein unbedeutender kleiner Backfisch gewesen ist. Sollen wir daraus schließen, dass Novalis sich in ihr geirrt hat, dass er in ihr mehr sah, als sie war, dass er der Dupierte gewesen ist? Nein. Wir werden sagen müssen, eine Frau, die Novalis liebte, kann kein unbedeutender Backfisch gewesen sein, kann niemals etwas anderes gewesen sein als ein wundervolles poetisches Gedicht. Sie in der Frau ein nichtiges, niedriges, boshaftes Geschöpf, so wird sie genau das sein, nicht mehr. Sie in ihr ein mysteriöses, höheres Wesen, eine zarte Zaubergestalt und himmlische Gnadenspenderin, den Stern deines Daseins, so wird sie dir dieser Stern sein. Was wir in die Dinge hineintragen, das geben sie uns getreulich zurück. Ein sehr einfaches Naturgesetz. Und nun kommt noch hinzu, dass Strindbergs stahlharter Hass, der auf seinen Höhepunkten die Gewalt und Farbenpracht eines Naturereignisses hat, in den Alterswerken zu schwächlicher Gehässigkeit zusammenschrumpft. Dieser Abendhass brüllt nicht mehr heroisch, sondern keift senil, ist stumpf geworden und will nicht mehr recht schneiden. Er hat keine Zähne mehr oder richtiger gesagt, nur noch ein falsches Gebiss. Sollen wir also nach all dem sagen, es wäre besser gewesen, Strindberg hätte gar nicht gedichtet? Nun, wir werden uns hüten, das zu sagen, denn Naturen vom Schlage Strindbergs sind für die Evolution der Menschheit ebenso wichtig wie die großen Bejaher. Die Welt braucht beide. Wir brauchen harmonische Geister, die die Welt stützen und das Leben als lebenswert und berechtigt erscheinen lassen. Aber wir bedürfen ebenso sehr jener anderen, der dämonischen Geister, die die Welt erschüttern und das Leben als fragwürdig und unberechtigt erscheinen lassen. Die Menschheit ist eine Waage, auf der Glauben und Zweifel sich immer von Neuem ausgleichen müssen. Wenn man gesagt hat, Ibsen sei der Messias der modernen Bewegung gewesen, so könnte man Strindberg ihren Prometheus nennen. Ihm war die schmerzlichere und undankbare Aufgabe zugefallen. Er gehörte zu den Märtyrern der Geschichte, zu jenen, die nie ans Ziel kommen. Und so könnte man über sein Leben und Schaffen als Motto die Worte setzen, die sein großer Gegenspieler, den König Hakon, über der Leiche Jarl Skules sprechen lässt. Er war Gottes Stiefkind auf Erden. Das war das Rätsel an ihm. Lieber Gerald, abermals vielen Dank fürs Lesen. Sehr gerne. Und wieder einmal zum zweiten Mal vielen Dank dafür, dass du eines der ganz heiklen Kapitel übernommen hast. Otto Weininger. Ja, Weininger ist tatsächlich heikel, weil so viel von ihm ist unerforscht weitergewirkt. Weil tatsächlich, man kann es heutzutage kaum vergleichen, weil Weininger und auch Langbein, die waren Sarrazin und ich weiß nicht, welche Bestseller ihrer Zeit, aber sie haben eben nicht nur, also vor allem Weininger, hat nicht nur einen Massengeschmack befriedigt, indem er über diese Stereotype so scharf geschrieben hat, sondern einige der klügsten Männer, die wir im 20. Jahrhundert gehabt haben, aber auch zum Beispiel Gertrud Stein, waren von ihm fasziniert. Ja. Ludwig Wittgenstein hat sich noch 1931 zu ihm bekannt, klarerweise immer mit Einschränkungen, aber man kann wirklich sagen, dass er eine Generation teilweise geprägt hat. Also das sind eben Ludwig Wittgenstein, Karl Kraus hat im gleich nach Erscheinen von Geschlecht und Charakter eine Karte geschrieben mit dem Inhalt: Ein Frauenverehrer stimmt ihren Argumenten zu. Das heißt, es gab immer diese Einschränkung. Also was Kraus wohl an Weininger von Anfang an genossen hat, war diese stilistische Überlegenheit gegenüber allen akademischen Philosophen. Einerseits, andererseits, dass die Frauen, auch die Dirnen, die Kraus ja auch gemocht hat, dass die als das ganz andere gefeiert werden von dem Mann. Ja? Also dass man, ja, Kraus hat ja Prostituierte verteidigt gegen den bürgerlichen Hass darauf und hat wohl, also der junge Kraus hatte wohl so eine Vorstellung von Frauen, die ein richtiger Mann, und ein richtiger Mann ist immer ein Genie, auch bei Weininger, braucht, um überhaupt schöpferisch zu werden. Also das ist eigentlich eine Art von Natur, die ein Mann sonst nicht erleben kann. Und das Werk eines Genies verdankt sich eben der Frau bei Kraus. Auch Friedel zählte eindeutig zu den Bewunderern des Otto Weininger. Ja, Friedel hat ja beim gleichen Doktorvater dissertiert, Jodl, 2 Jahre nach Weininger, also 1903, 1905. Und es ist ein Entwurf einer Rezension in der Wien-Bibliothek erhalten, wo Friedel schon 1904 über Geschlecht und Charakter schreibt. Und es ist meines Wissens nicht erforscht, ob es jemals zu Gesprächen oder Bekanntschaften zwischen Weininger und Friedel kam. Also man muss sich Weininger als einsamen, strengen, jungen Mann vorstellen, der unendlich belesen war, nicht nur in philosophischer Literatur, sondern auch in biologischer Literatur. Und der streng und einsam durch die Seminare und Vorlesungen wohl gegangen ist. Also das 22-jährige Genie Weininger mit einem 20-jährigen Friedel geredet hat, ist nicht sehr wahrscheinlich. Weininger hatte ja, glaube ich, schon zu Studienzeiten so eine Art Popstar-Status. Ja, das weiß ich nicht, aber wirklich Pop. Also was interessant ist, ist, dass er schon 1901 an der damals noch Kaiser- und Königlichen Akademie der Wissenschaften wie ein naturwissenschaftlicher Entdecker oder Erfinder ein Patent hinterlegt, so hat er eine Schrift dort hinterlegt, und zwar hat die geheißen Eros und Psyche, eine biologisch-psychologische Studie, am 4. Juni 1901 hinterlegt, von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sehr gut verwahrt, erst vor 10, 20 Jahren wiedergefunden. Die Hannelore Rodauer hat es erst wieder herausgegeben. Und da ist der Kern seiner Mann-Frau-Philosophie schon enthalten. Und zwar hat er da sehr schön praktisch Gesetze der Verliebtheit niedergelegt. Also es ist fast so etwas wie ein Gesetz der Partnerfindung, die für Partnerinstitute auch interessant sein müsste. Weil er hat eben gemeint, dass Männer und Frauen sind zusammengesetzt aus unterschiedlichen weiblichen und männlichen Anteilen. Und ein männlicher Mann, also männlicher Mann heißt schmale Hüften, starker Bartwuchs, ja, der wird eine sehr weibliche Frau schön finden und attraktiv finden. Das heißt, ein sehr männlicher Mann wird sich sehr schnell in eine sehr weibliche Frau verlieben. Während ein sehr weiblicher Mann, sagen wir, wenig Bartwuchs, breite Hüften, wird auf eine schmalhüftigere, nicht so weiblich ausgeformte Frau abfahren. Also er hat es ganz ernst gemeint, dass er hat es auch erklärt, man möge ihm ein Foto zeigen von 20 Frauen und der kann dann sofort sagen, welcher Mann diese Frau attraktiv findet. Es geht auch um die Schnelligkeit der Reaktion. Also er hat es versucht, wie ein naturwissenschaftliches Gesetz zu erklären. Und er hatte wohl auch den Ernst, den wenige 20, 22-Jährige haben. Und Popstar, glaube ich, ist übertrieben. Was allerdings Popstar ähnlich war, dass also als seine Dissertation dann verändert in Druck gegangen ist. Also sein Lehrer Jodl wollte manche Übertreibungen raushaben, hat den Druck der Dissertation nicht gefördert. Weininger hat sich nicht an den Rat gehalten, hat noch ein Kapitel angehängt über das Judentum und hat manche Sätze über das Weib, wie er die Frauen genannt, noch verschärft. Zum Beispiel der Satz, noch die edelste Frau, ich zitiere jetzt nicht wörtlich, aber noch die edelste Frau steht weit unter dem tiefsten Manne. Also diese Zynismen hat er dann erst nachträglich noch hineingetragen. Sein Buch war nicht gleich ein Erfolg. Erst nach seinem Selbstmord, ein halbes Jahr nach der Publikation seines Buches, hat ihn dann so mit einem Schlag europaweit berühmt gemacht. Der Selbstmord hat ja meines Wissens in einem der Beethovenhäuser doch eher theatralisch inszeniert stattgefunden. Ja, im Beethovenhaus in der Schwarzspanier Gasse. Da gibt es jetzt noch eine Tafel, aber das steht nicht mehr in der Form. Gerüchte gehen, dass er mit seiner Homosexualität nicht fertig geworden sei, dass er in seinem völlig überladenen Über-Ich, er hatte gemeint, Genie ist Pflicht, also jeder könne so weit über sich hinausgehen, wenn er die Ehrfurcht vor sich selber ernst nimmt, dass er moralische und geistige Vollkommenheit erreichen kann. Also das oberste Genie bei Weininger ist der Religionsstifter. Und er hatte sich wohl einerseits dazu berufen gefühlt, sowas wirklich Großartiges zu leben. Andererseits musste er auch erleben, dass er nicht immer so großartig ist. Er nennt das dem Verbrecher in sich. Und manche Biografen sagen eben, um diesen Verbrecher in sich nicht Wirklichkeit werden zu lassen, das sei das Motiv gewesen, warum er sich umgebracht hat. Wenn man heute so liest, was von Weininger zitiert wird, fragt man sich, wieso sind Leute eben wie ein Egon Friedell, wie ein Karl Kraus und viele, viele andere darauf so eingestiegen? Ja, mir ist es auch so gegangen, nachdem Wittgenstein und Kraus Weininger so gelobt habe, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Ich habe das nach der ersten Lektüre einfach nicht verstanden, weil tatsächlich sind uns Aristoteles oder Platon näher als diese völlig ideologisch verseuchten Leute der Jahrhundertwende. Also wir verstehen die unmittelbarer, ein sokratischer Dialog, man braucht nicht viel Vorbildung und weiß, dass da sprechen zwei vernünftige oder drei Menschen miteinander, während um die Jahrhundertwende war es doch plötzlich so, dass in allen Milieus plötzlich darüber nachgedacht wurde, also Klages, es gibt fast kein Milieu, das nicht sich dazu verleiten hat lassen, dass man unsympathische Eigenschaften jüdisch nennt und sympathische arisch. Oder wie man nicht sein will, nennt man weiblich und wie man sein will, nennt man männlich. Und bei Weininger, der hat es mit einem Ernst gemacht und der hatte, ich stimme da Friedell nicht zu, dass das essayistisch ist, weil es ist durchkonstruiert wie ein starkes philosophisches System. Ja. Es ist konsistent, also einzelne Sätze sind natürlich völlig haltlos und überzogen und das kann man schon essayistisch nennen, aber der Aufbau ist wie ein altes philosophisches System, das im Grunde im 20. Jahrhundert nie mehr jemand machen hat können. Und meine These war dann eine Zeit lang, dass bei manchen dieser Männer, die Weininger gelesen haben, weniger diese Ausfälle gegen Juden oder gegen Frauen interessant waren, sondern was er so als Ich-Ideal seiner Generation formuliert hat. Weil Weininger redet ja in einem ganz großen Kapitel vom Genie, ja, und wer das sein kann, wie das ausschaut. Friedell, praktisch immer, wenn Friedell in der Kulturgeschichte der Neuzeit über Genie redet, spürt man, dass er Weininger-Formulierungen übernimmt. Ja, man kann es auch nachweisen. Also ein Genie ist jemand, der alle Persönlichkeiten in sich hält. Ein normaler Mensch hat ein untreues, ein lächerlich schlechtes Gedächtnis. Das Genie erinnert sich erstens sehr früh, also schon vom zweiten, dritten Lebensjahr, an sein Leben, nimmt sein Leben ernst. Ein Genie hat eben nicht das, was normale Leute haben, die sich selber anlügen, die im Grunde kein Erlebnis richtig wiedererzählen können, weil sie durch irgendwelche Interessen verfälscht ist. Ein Genie hat das vollkommene Gedächtnis in der Erzählung von Weininger. Und mir ist nur aufgefallen, Karl Kraus zum Beispiel war sehr stolz auf sein Gedächtnis, ja, auf sein moralisches Gedächtnis. Wenn da eine Verfehlung war von irgendjemand in einer Zeitung, tatsächlich hat sich bei Kraus kaum Gedächtnisirrtümer feststellen. Ja. Und Wittgenstein war wohl nicht so stolz auf sein Gedächtnis. Musil hat sich sogar beklagt über sein Gedächtnis. Aber ich glaube eben, dass dieser Anspruch, anders zu sein und dass man, wenn man etwas Großartiges leisten muss, dass das nicht eben nur Begabung, Talent, sondern auch eine moralische Qualität ist, das hat Weininger bei den Vernünftigen seiner Leser, sagen wir das einmal so, bestärkt. Während die Rassisten, die Proto-Nazis und die Nazis, die hat er erfreut mit völlig abstrusen Aussagen über Juden und Frauen. Ich möchte es gar nicht alles wiederholen, aber bei Weininger ist eben so, einerseits sind diese Zynismen, die er sagt, gegen Juden, also der Jude ist eben materiell, also alle diese Stereotype, er kann keine Ideale, das hat er noch einmal zusammengefasst. Ähnlich liest man es bei Langbein. Weininger zitiert auch Chamberlain, Huston Stuart Chamberlain, den Friedel vielleicht auch geschätzt hat. In der Kulturgeschichte der Neuzeit kommt er nur dreimal vor, eigenartigerweise, weil das wäre ein weiterer Bestseller, aber der wird nicht so abgehandelt wie die Bestseller Rembrandt als Erzieher und Geschlecht und Charakter. Aber Weininger bezieht sich sehr auf Chamberlain. Und was bei Weininger dann so für manche Leser, die nicht bis zum Ende lesen, vielleicht schwierig ist, Weininger ist tatsächlich auch Kantianer. Das heißt, er sagt alles, was man nur Böses sagen kann über Frauen. Und zum Schluss, auf den letzten Seiten, kommt eben aber, Frauen sind Menschen. Nach dem kategorischen Imperativ darf man einen Menschen niemals nur als Mittel, sondern auch als Zweck, muss man ihn sehen. Und deswegen, auch wenn man realistischerweise, wie Weininger sagt, sagen muss, es besteht keinerlei Hoffnung, dass Frauen wirklich so im vollwertigen Sinn Mensch sein können, weil sie eben nach Weininger keine Seele haben. Man kann sie nur retten, indem man nicht mit ihnen schläft. Ja? Und auch bei allen seinen jüdischen Stereotypen verwehrt er sich auch gegen Antisemiten. Also er möchte nicht mit denen in einem Atem genannt werden, hält Antisemiten selber in seiner Terminologie für jüdisch, ist gegen einen rassistischen Begriff von Juden. Also jemand, der unfähig ist zu Idealen, der nur aufs Geld schaut und so weiter, der ist für ihn jüdisch. Ja? Unabhängig von Herkunft, auch wenn er schon glaubt, dass jüdische Traditionen, dass das häufiger sein kann, aber es ist kein rassistischer, biologischer Begriff von Judentum. Und der hat sich eben auch gegen Antisemiten insofern gewehrt, als er gesagt hat, dass diese Parolen kauft nicht bei Juden und so weiter völlig unangebracht sind, weil Geldgier gibt es überall und ist nicht auf irgendeine Religion beschränkt. Also es ist kein religiöser Antisemitismus, es ist kein rassistischer, sondern ein metaphysischer. Ja. Dass Menschen sowohl weibliche als auch männliche Anteile haben, leuchtet ja ein, dass er sie allerdings so rein äußerlich klassifiziert, indem er eben sagt, ich kann einem das ansehen und danach Bartwuchs und Körperbau geht, das verwundert für einen Philosophen eigentlich zu dieser Zeit schon. Ist das eine Art Gegenentwurf zu Freud? Ja, das ist interessant, weil tatsächlich diese ursprüngliche Bisexualität des Menschen wurde in diesen Jahren das erste Mal formuliert, und zwar vom Vlies. Es gab dann einen Prioritätsstreit zwischen Vlies und Freud, Sigmund Freud 1904, weil Freud hat diese Bisexualitätsthese übernommen. Und wahrscheinlich war das Freud, der entweder Otto Weininger selbst, den er ein, zweimal getroffen hat, oder einem Freund von Weininger, Swoboda, der Patient von Sigmund Freud war, wahrscheinlich hat er denen gegenüber etwas von Flies Bisexualitätsthese verraten, die noch ein paar Jahre früher ist. Und Otto Weininger hat über die Vermittlung von Freud sein Patent anmelden können. Ne? Das ist ungefähr der Stand der Forschung. Aber dass er da nicht eben den Schritt nach innen getan hat und gesagt hat, okay, es gibt jetzt nicht nur die körperlichen Merkmale, sondern die psychischen Merkmale sind ja eigentlich die wichtigeren. Als Naturwissenschaftler war es ihm auch wichtig, dass es körperliche Merkmale gibt. Aber es ging ihm natürlich schon auch um die Seele. Also alle diese körperlichen Merkmale haben auch seelische Ausdrücke. Er wollte eben nur auch zeigen, dass es nicht ein Seelenerraten ist, sondern dass es auch quasi biologische Gewissheiten haben kann. Handgreifliche Fakten. Handgreifliche, genau. Ja. Scheinbar handgreifliche Fakten. Ja. Gibt es einen Kern bei Weininger, wo du sagen würdest, ja, das ist geblieben, das sind Gedanken, die heute noch interessant sind? Es ist für jemanden, der als Historiker oder Literaturwissenschaftler sich für diese Zeit interessiert, auch Kafka, oder, ist es fast unabdingbar, ihn zu lesen. Ich bin sehr froh, dass ein normaler Mensch ihn heute nicht mehr kennt. Ja? Weil es ist so, ja, er hat dieses Denken in Stereotypen, Mann, Weib, Frau hat keine Seele. Das ist, auch wenn es sehr sophisticated daherkommt, im Grunde dermaßen eine primitive Einteilung unserer Wirklichkeit, dass ich froh bin, dass diese Schemata im Grunde vergessen sind. Ja? Also unter den, sagen wir, Universitätsleuten oder auch unter den nicht 4% Proto-Nazis, ja, die große Mehrheit der westlichen Welt, für die ist diese Art von Rassismus und von Sexismus und von Frauenverachtung Vergangenheit und irrelevant. Also es gibt andere Formen, aber ich glaube, die haben sehr wenig mit der Welt Otto Weiningers und Langbeins und Chamberlains zu tun. Inwiefern meinst du, dass man sich mit Weininger auseinandersetzen muss, um zum Beispiel eben Kafka zu verstehen? Ja, ich glaube, wenn man nicht nur zum Vergnügen liest, was aber auch sehr recht wird, sondern wenn man tatsächlich den Autor und die Zeit begreifen will, im Ideal sollte man dann alles gelesen haben, was den Autor auch bewegt hat. Ja. Und dazu gehört eben für sehr viele Autoren Otto Weininger aus der Zeit dazu. Ja. Weil, was ich die, zum Beispiel diese Meinung, ein Jude kann nicht ein originelles Genie sein, sondern kann nur nachahmend sein. Nach diesem grandiosen 20. Jahrhundert, grandios in Bezug auf Leistungen von Einstein, Mahler und so weiter, wird niemand mehr darüber reden, ernsthaft, dass Juden nicht originelle Genies sein können. Ja, es ist einfach. Aber das war damals Chamberlains und Weiningers Meinung, die sie so verbreitet haben, und wahrscheinlich haben das auch manche Juden selber geglaubt. Also diese Juden, die Theodor Lessing selbsthassende Juden nennt. Theodor Lessing hat dieses Buch 1930 geschrieben und Weininger war dann ein großes Beispiel für den jüdischen Selbsthass. Wobei dieser Begriff ja problematisch ist mit dem jüdischen Selbsthass, weil tatsächlich war ja Weininger ein Christ. Er hat sich ja protestantisch taufen lassen, so wie Egon Friedel. Und da müsste man vom Paulus, vom heiligen Paulus, auch vom jüdischen Selbsthass reden, wenn er das Judentum kritisiert. Ist ein, wenn es eine Verachtung des Judentums ist, dann ist es eine christliche Verachtung. Weininger war einer deiner Forschungsschwerpunkte über Jahre hinweg. Wie hat sich das ergeben? Nein, das ist übertrieben. Ich bin einmal eingeladen worden zu einem Symposium über Weininger in Rom und ich habe im Zusammenhang mit meiner Krausarbeit Weininger gelesen und bearbeitet. Aber jahrelang Forschungsschwerpunkt, das wäre übertrieben. Ja. Aber ich habe tatsächlich, kenne ich die Weininger Sekundärliteratur und Weiningers Werk sind ja nur, ich nehme an, nicht einmal 2000 Seiten, sowas hat man ja bald. 600 Seiten Geschlecht und Charakter, aus dem Nachlass noch ein paar, also nicht einmal 2000 Seiten. Du hast es schon erwähnt, ein ganz wichtiger Mensch in deinem Forschungsdasein ist Karl Kraus. Ja, also da kann man wirklich sagen, dass er in den letzten 20 Jahren immer wieder ein Forschungsschwerpunkt von mir war. Ja. Zwischen Karl Kraus und Friedel gab es durchaus ein Verhältnis mit wechselseitigen Spannungen, habe ich den Eindruck. Ja, seltsamerweise ist es von der Karl Kraus-Biografik ziemlich links liegen gelassen. Die Nähe, die Friedel von vielleicht 1903 bis 1910 zu Karl Kraus gehabt hat. Also später gab es ja dann keine Nähe mehr. Aber die waren in der wilden Zeit von Kraus, als er mit Erich Mühsam und anderen unterwegs war, da waren die wohl richtig eng befreundet. Also man schreibt sich wechselseitig Ansichtskarten, ganz ein bisschen davon ist noch erhalten und man hat sich oft getroffen. Egon Friedell war ja so wie Karl Kraus sehr gut mit Peter Altenberg befreundet, wie man weiß. Also da gab es auch gemeinsame Freunde, gemeinsame Fahrten nach Venedig. Da gibt es diese unselige Ohrfeigengeschichte, in der, glaube ich, Friedels Bruder Oskar Friedmann eine Rolle gespielt hat. Ja, 1899 schreibt Kraus, der damals 25-jährige Kraus, erinnert in der Fackel daran, dass dieser Oskar Friedmann, der jetzt gerade ein Drama veröffentlicht war, eigentlich schon wegen Schwachsinn entmündigt war, wie man in der Zeitung gelesen hat, und macht irgendwie die Klicken dafür verantwortlich, dass man so einen Mensch so tut, als hätte er ein gutes Theaterstück geschrieben. Ja. Die Folge war, dass Oskar Friedmann, der wohl psychotisch war, auf Kraus unter Anstiftung einiger Freunde einen tätlichen Übergriff gemacht hat, den Kraus furchtbar zusammengeschlagen hat. Er ist dann auch in einem Prozess verurteilt worden. Aber es ist eigenartig, auch da, also der Prozess ist von Eckhard Früh zum Beispiel sehr gut dokumentiert und auch die Prozessberichte, das hatte damals in ganz Wien einen großen Eindruck gemacht, also sowohl in der antisemitischen Presse als auch in der liberalen und in der sozialdemokratischen. Und andere satirische Opfer von Karl Kraus haben sich natürlich gefreut, dass er einmal selber zu leiden hatte. Aber was in der Kraus-Biografik noch nicht erwähnt ist, ist, dass ein paar Jahre später gibt es Ansichtskarten, die sind erhalten, in der Wien-Bibliothek, in der Handschriftensammlung, im Karl-Kraus-Archiv, gibt es Postkarten, wo Egon Friedell und sein Bruder an Kraus unterschrieben haben. Das heißt, es scheint sowas wie zu einer Aussöhnung zwischen dem Täter und dem Opfer gegeben zu haben. Darüber wird man vergeblich was in der Kraus-Biografik suchen. Und ich gestehe, ich weiß auch nicht viel mehr darüber, als dass tatsächlich Oskar, der Bruder von Egon, mit unterschrieben hat. Aber das weiß ich mit Sicherheit. Und Egon auch. Und Egon auch, ja. Also beide, ja. Das ist auch insofern erstaunlich, als zwischen den beiden ja auch ein sehr ambivalentes Verhältnis war. Es gibt sogar eine Stelle, wo Friedell schreibt, dass er wegen seines Bruders den Namen von Friedmann auf Friedell gewechselt hätte. Das wusste ich jetzt. Ja. Die hatten sicher ein spannungsreiches geschwisterliches Verhältnis. Ich glaube, Oskar hat sich ja finanziell nie wirklich leicht getan. Und als dann die Mutter von Egon Friedell aufgetaucht ist, als Friedell dann berühmt war, ist ja plötzlich die Mutter, die ihn verlassen hatte, die ganze Familie verlassen hat, ist plötzlich aufgetaucht und hat vom inzwischen berühmten Sohn eine Unterstützung eingefordert. Die ist ihm auch nach einem Prozess zugestanden worden. Ein Prozess, der durch den Boulevard seiner Zeit ging. Also wie kann ein berühmter Schriftsteller eine arme Mutter verhungern lassen? Egon Friedell hat sich zeitlebens ja geweigert, sie persönlich zu treffen, aber hat doch bezahlt, während sein Bruder hatte er wohl nie genug Geld, damit er sich da beteiligt, obwohl er eigentlich auch dazu verpflichtet gewesen wäre. Eine Zeit der schnell und stark wechselnden Koalitionen. Ja, das ist ja sehr eigenartig. Friedell hat ja sich gegen Angriffe von Karl Kraus nie wirklich gewehrt, wenn ich das richtig sehe. In der moralischen Welt von Karl Kraus hat sich Egon Friedell ja mehrfach schuldig gemacht. Am ernstesten muss man wohl Friedells Verhalten im Ersten Weltkrieg nehmen, wo er als Mitglied des Kriegspressequartiers unendlichen Unsinn verzapft hat, für den er sich später auch ein bisschen geniert hat und eben gemeint hat, er sei auf die Propagandalügen, die er verbreitet hat, selbst hineingefallen, was vielleicht gestimmt hat. Aber von den Intellektuellen muss man eben erwarten, dass er Propagandalügen schneller durchschaut als ein normaler Leser. Nochmal zurück zum Frauenbild. Tatsächlich ist das Frauenbild des Egon Friedell immer noch ein großes Rätsel für mich, weil einerseits vertritt er Positionen, die heute klar sexistisch sind, die aus der Zeit natürlich auch anders zu bewerten sind, aber auf der anderen Seite pflegt der Umgang mit sehr starken Frauenpersönlichkeiten, also unter anderem Bertha Zuckerkandl, aber auch seine große Lebensfreundin Lina Loos. Ja. Das ist schwierig bei diesen Männern dieser Generation, weil zum Beispiel der jüngere Kraus, wenn wir schon bei dem Thema sind, hat ja auch unglaubliche Zynismen gegen Frauen in aphoristisch geprägter Form veröffentlicht. Gleichzeitig war er aber mit einigen der klügsten Frauen seiner Generation auch befreundet. Und zum Beispiel Mechthild Lichnowsky. Und tatsächlich hat Kraus aufgehört, mit Zynismen über Frauen und das Weib im Allgemeinen zu schreiben, als er seine liebe Sidonie von Naderny kennengelernt hat, 1913. Da plötzlich fängt Kraus an, Lyrik zu schreiben, und diese aphoristischen Zynismen gegen Frauen finden sich in der Fackel plötzlich nicht mehr. Und bei Friedel ist er ein ganz anderer Mensch, aber ich habe auch das Gefühl, dass er kritisiert ja Weininger. Er sagte, der reife Egon Friedell, ich finde das Weininger-Kapitel gar nicht schlecht von ihm. Also ein Rätsel ist mir immer noch, warum Friedell nicht von Weiningers und Langbeins also Juden-Stereotypen redet, warum er das einfach unterschlägt. Ja? Das verstehe ich nicht ganz, was das sein Motiv ist. Ja? Was für uns nach wie vor das Schockierende ist, darüber redet er gar nicht. Das scheint ihm nicht wichtig zu sein. Also ich kenne nicht die Gründe, warum er das nicht macht. Einen Teil dieser Stereotype über Juden, weiß man aus anderen Werken, hat er ja selber übernommen. Ja? Aber da im Weininger-Kapitel ist Judentum kein Thema für Friedell. Tatsächlich glaube ich, dass die Künstler und die Schriftsteller oder gesellschaftliche Avantgarden vorausgelebt haben, späteren Generationen einen anderen Umgang mit dem anderen Geschlecht. Ja, dass das manchmal so gebrochen war, kann man verstehen aus der Zeit, ja, wo rechtlich die Frau noch völlig untertan war, wo die Kirche und alle möglichen Werte von einer wesensbedingten Subalternität der Frau reden, waren es doch die Leute wie Friedell, Kraus, Künstler, die versucht haben, ein anderes Verhältnis zu Frauen auch zu leben. Ja? Also bei Kraus hat ja Prinzessinnen und Huren und ich weiß nicht wen alles verteidigt gegen die öffentliche Verachtung durch die Presse. Und irgendwann sagt Kraus einmal, ich bin nicht für die Frauen, ich bin nur gegen die Männer. Ja? Also dieser widerliche Umgang, diese Anmaßung, die damals diese Generation der Männer mehrheitlich hatte, das hat Kraus offen gehasst. Ja. Und also Kraus hat ja auch als einer der ersten Heterosexuellen offen Homosexuelle verteidigt. Ja. Das vergisst man ja alles, dass das Normalitäten sind, die erst einmal erkämpft werden müssen von einer Generation. Also bei uns waren da eben führend die Kalifornier in den 70er Jahren, 80er Jahren, die da weltweit zu einem Umdenken über homosexuelle Lebensart gewirkt haben. Und in Europa waren es eben einzelne Schriftsteller. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Gerald Krieghofer. Die nächste Ausgabe ist Donnerstag, den 28. November 2013, 12 bis 13 Uhr zu hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedell nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe: Herbert Gnauer.